بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، wir machen weiter إن شاء الله تعالى mit der 68. Frage in unserer Unterrichtsreihe 200 Fragen und Antworten in der Aqidah von Sheikh Al-Hafiz Al-Hakimi. Und wir sprachen die letzten Male über Al-Ulu, über die Hoheit, die Höhe, die Erhabenheit, die Größe, je nachdem. Und der Autor hatte das in der 64. Frage in drei Kategorien eingeteilt. Die Höhe sei über seinen Thron, oder besser, vielleicht ist es besser, wenn wir sagen, bei Ulu Fauqiyatihi, die Erhabenheit seines Obenseins, ja, dass er eben oben ist. Und wir haben in den Fragen danach die Beweise aus Koran und Sunna und die Meinung von Salaf dazu gehört. Und nun wird der Autor sprechen über Ulu Qahrihi, ja, über die Erhabenheit seiner Bezwingung, also dass er der einzige Bezwinger ist. Und danach wird er über Ulu Sha'nihi, über die Erhabenheit seines Ansehens sprechen, bi'idhnillahi ta'ala. Und dazu zu jeder Sache, die er eben sagt, immer Beweise aus Quran und Sunna und gegebenenfalls auch Aussagen von den Salafus Salih dazu bringen. Er sagt also zu der 68. Frage: Was ist der Beweis aus Quran von der Höhe der Bezwingung? Das hört sich natürlich komisch an. Also der vielleicht, was ist der Beweis aus Koran und aus dem Koran über die Erhabenheit seiner Bezwingung? Sozusagen, dass er der Bezwinger, dass er der höchste Bezwinger ist, dass ihn keiner bezwingen kann, sondern er alles bezwingt, sozusagen. Also, dass ihm keiner irgendwas vormachen kann, dass er die Macht über alles hat. Das ist, was Bezwingung bedeutet, sozusagen. So bringt er die Koranverse: Er ist der Bezwinger über seine Diener und er ist der Allweise und Allkundige. Und er sagt, Preis sei ihm, er, Allah, ist der eine, der Allbezwinger. Also niemand kann Allah bezwingen. Allah ist derjenige, der alle bezwingt. Also Allah ist der, keiner kann sich mit Allah anlegen, sozusagen. Wem gehört heute die Herrschaft, sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Ghafir? Allah, dem einen, dem Allbezwinger. Egal, wer sich sozusagen mit Allah anlegen will, Allah subhanahu wa ta'ala wird ihn auch bezwingen, besiegen. Sozusagen der Sieger über alles. Ja. Niemand kann ihn besiegen, er ist der Allbezwinger, derjenige, der alle besiegt. Dann sagt er weiter: Sag, ich bin nur ein Überbringer von Warnung und keinen Anbetungswürdigen gibt es außer Allah, dem einen, dem Allbezwinger. Und er bringt weiter: Es gibt kein Tier, das er nicht an seiner Stirnlocke hielte. Also an Stirnlocke halten sozusagen ist ein Beweis dazu, dass er die Macht über diese Person hat. An der Stirnlocke, wenn jemand dich an der Stirnlocke packt, dann ist es ziemlich schmerzhaft und ist ein arabischer Ausdruck eben dafür, dass er der Bezwinger über dich ist. Und er bringt: O ihr Gesellschaft der Djinn und der Menschen, wenn ihr aus den Bezirken der Himmel und der Erde hinausdringen könntet, so dringt doch hinaus, ihr werdet nicht hinausdringen, außer mit seiner Ermächtigung. Also ihr könnt nichts machen, außer er erlaubt es euch. Das heißt, er hat die volle Herrschaft, die volle Kontrolle. Er ist der Allbezwinger, der Allmächtige. Nichts passiert ohne durch seine Erlaubnis oder durch seine Ermächtigung, wie es hier kommt. Und er sagt so wie andere Ayat. Es gibt natürlich zahlreiche, hunderte, wenn nicht tausende Verse oder Koran, Beispiele, Beweise, die sagen, dass Allah subhanahu wa ta'ala, und das ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala eben der König ist, dass er der Höchste, der Mächtigste ist, dass ihn niemand besiegen kann, dass er die Macht über alles hat. Ich denke, das ist jedem Muslim klar, inshallah ta'ala. Das will er hier damit sagen. Und er bringt halt bewusst diese Worte mit Qahr, Ulu al-Qahr, bringt er hiermit ein. Und das ist halt mit im Arabischen, mit im Deutschen mit Bezwinger übersetzt. Und wenn wir im Arabischen schauen, Huwallahu wahid al-Qahar, da sieht man Ulu al-Qahr. Oder illallahu al-wahid al-qahhar und so weiter. Er bringt genau diese Verse, die aus dem Koran eben diese Wortlaute auch beinhalten, aber natürlich auch andere wie mit der Stirnlocke, um zu zeigen, dass er die Macht über sie hat. Barakallahu fikum, bis zur nächsten Frage. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.